Kundgabe 3290. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.10.1944. Versuchungen der Welt. Achtsam werdet ihr sein müssen, dass ihr den Versuchungen der Welt nicht zum Opfer fallet, die ihr noch nicht stark genug im Glauben seid. Denn euch gelten ganz besonders die Anfeindungen der Welt. Euch sucht sie zu gewinnen für sich und euch zum Abfall von Gott zu bewegen. Und darum müsstet ihr euch wappnen mit dem Schild des Glaubens und diesen zuvor stählen, auf das er standhalte. Wer noch schwach ist, der soll ringen um Stärke des Glaubens. Er soll nicht aufhören zu bitten um Kraft und Gnade. Und sein Wille soll stets Gott zugewandt sein. Er soll sich in der Liebe üben, weil dadurch Kraft in ihn überfließt. Und er dann standhalten wird allen Versuchungen durch die Welt. Also ist immer die Liebe das Erste. Unentwegt in der Liebe tätig sein, lässet euch wachsen in der Erkenntnis. Ihr gelanget zu überzeugtem Glauben. Und dieser wird eine Stärke haben, die unerschütterlich ist. Die Liebe ist eine Waffe, die alles überwindet und den stärksten Feind zu Boden zwingt, weil im liebetätigen Menschen Gott selbst wirkt. Und immer wieder muss darauf hingewiesen werden, dass euch die kommende Zeit überreich Gelegenheit bringen wird, die Nächstenliebe zu üben. Und dass ihr dann nicht versagen dürfet, wollet ihr die Schrecknisse der Zeit überstehen. Wollet ihr unbeschadet an Leib und Seele durch diesen letzten Kampf hindurchgehen. Nichts anderes kann euch die Kraft der Liebe ersetzen und nichts anderes diese Kraft eintragen als werktätige Nächstenliebe, als tatkräftige Fürsorge um Seele und Körper des Mitmenschen. Übet ihr diese, so braucht euch die Zeit der Drangsal nicht zu schrecken, denn dann traget ihr die Kraft in euch, aller Widerstände Herr zu werden. So wie euch aber die Liebe mangelt, werdet ihr auch wankend werden im Glauben, weil der Glaube ohne die Liebe tot ist. Und ein toter Glaube ohne Überzeugung und ohne Kraft ist. Dann wird es der Welt leicht gelingen, euch ihren Verlockungen geneigt zu machen. Es wird euch das irdische Leben ungleich reizvoller erscheinen. Denn ihr habt ihm nichts Beseligenderes entgegenzusetzen. Die Wonnen einer tiefen Verbindung mit Gott durch die Liebe. Dann werdet ihr abfallen und verloren sein für die Ewigkeit. Denn die letzte Entscheidung steht euch bevor. Und diese werdet ihr nur recht treffen können, so ihr tief und unerschütterlich glaubt. Und darum warnet euch Gott eindringlich vor den Versuchungen der Welt. Und ermahnet euch immer und immer wieder zur Liebe. Er zeigt euch ständig den Weg, den ihr gehen müsstet, um aus der letzten Kampfzeit siegreich hervorzugehen. Doch es gibt nur den einen Weg, den Weg der Liebe. Und so ihr diesen Weg wandelt, brauchet ihr nichts zu fürchten, was auch kommen mag. Ohne die Liebe aber ist der Weg beschwerlich oder, so ihr ihn verlasset, gefahrvoll für eure Seele. Und immer steht euch das Gebet zur Verfügung. So ihr schwach zu werden droht, so rufet Gott an um seinen Beistand. Tragt ihm eure Not vor und bittet ihn um Gnade und Kraft. Und er wird euer Gebet wahrlich nicht unerhört lassen, so ihr um euer Seelenheil banget und zu ihm eure Zuflucht nehmet. Und es wird euch die Kraft zugehen, liebetätig zu sein. Und dann nützet sie in der rechten Weise. Bedenket immer, dass ihr ohne die Liebe nicht selig werden könnt. In der Liebe jedoch vollsten Ersatz findet für alles, was die Welt euch bieten kann. Denn es sind nur Scheingüter, die ihr begehret. Um ihretwillen gebet nicht die Güter der Ewigkeit auf, die euch tief beglücken und euch zu freien, seligen Wesen machen. Darum kämpft den kurzen Kampf mit Gott. Das heißt, bleibt in der Liebe zum Nächsten in ständiger Verbindung mit Gott. Und ihr werdet als Sieger aus diesem Kampf hervorgehen und euch ewiglich eures Sieges erfreuen. Amen.